Ein stiller Moment, alle Worte gebannt, Gefühle eingefroren, Herzen verbannt. Du liegst neben mir und die Zeit steht still, ein Privileg, das ich nie wieder hergeben will. Sehen im Einklang, Ruhe zu zweit, wenn ich etwas mit dir haben will, ist das unendlich viel Zeit mit dir. Ich trag dich in meinem Herzen, bist immer bei mir, fehlen dich Schmerzen, teile ich sie mit dir. Ich trag dich in mein Herzen, bist für immer bei mir, quälen dich Schmerzen, teile ich sie mit dir. Hast du Freude am Leben, so hab sie auch ich. Bleib bei mir, mein Schatz, denn ich liebe dich. Es ist dieser Moment, von dem ich ewig zehren kann. Du ziehst mich für immer in deinen Bann. Ich weiß, es ist töricht, doch ich kann nichts tun. Ohne dich in meinen Armen kann ich nicht ruhen. Ich trag dich in mein Herzen, bist immer bei mir. Quälen dich Schmerzen, teile ich sie mit dir. Trag dich in mein Herzen, bist für immer bei mir. Quälen dich Schmerzen, teile ich sie mit dir. Hey mein Schatz, du bist mein Schatz, meine bessere Hälfte. Hab ich keine Kraft, gib's mir neue Kräfte. Du bist mein Schatz, bist immer da, wenn ich dich brauch. Du bist meine Lady, ich Donald und du meine Daisy. Wenn es regnet, weinst du. Wenn die Sonne scheint, lachst du. Ich vermisse dich, meine Maus. Immer wenn ich da bin, sehe ich, wie glücklich du schaust. Hey mein Schatz, es sind jetzt 3 Jahre, die wir zusammen sind und immer noch füreinander da sind. Egal ob Trauer oder nicht. Schatz, ich liebe dich. Ich liebe dich noch immer, wie am ersten Tag im Winter, am 29. Oktober 07. Du bist für immer bei mir, quälen die Schmerzen, so teile sie mit mir. Ich trag dich in mein Herzen, bist für immer bei mir, quälen die Schmerzen, so teile sie mit mir. Ich liebe dich, mein Schatz.